Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Studium. 1. Welche Argumente sprechen gegen ein Studium? Ein Studium erfordert eine erhöhte Selbstmotivation. Die fehlt aber bei vielen Kandidaten. Daher sind nicht alle dafür geeignet. Fleiß und Ausdauer führen noch nicht zum Erfolg. Man muss auch Köpfchen haben. Diesen Faktor unterschätzen viele. Außerdem ist die Lehre an Universitäten und Hochschulen theorienorientiert und hat wenig Praxisbezug. Das, was an Unis unterrichtet wird, ist für viele einfach zu schwer. Wenn es schlecht läuft, kann es passieren, dass man das Studium abbrechen muss. Man hat da Zeit und Energie umsonst investiert. Zu bedenken sind ferner die Kosten des Studiums. Während du studierst, verdienst du in der Regel kein Geld. 2. Wem ist eine Auszeit von Studium zu empfehlen? Die Auszeit von der Uni bedeutet die Unterbrechung des Studiums für eine gewisse Zeit. Es gibt viele Gründe, warum Studenten ein Urlaubssemester nehmen. Im Studium beziehen sie normalerweise kein Gehalt. Dann müssen sie Lebenshaltungskosten oder vielleicht auch Studiengebühren zahlen. In der Auszeit kann Geld verdient bzw. gespart werden. Es ist auch möglich, dass der Student mit dem Studium überfordert ist und vielleicht auch daran scheitert. Dann kann man sich eine Auszeit nehmen, das heißt, das Studium pausieren. Immer größer ist die Anzahl derjenigen Studenten, die kein Diplom bekommen, weil sie keine Sprachprüfung haben. Auch denen kann ein Urlaubssemester weiterhelfen. 3. Was ist der Unterschied zwischen dem BA und dem MA-Studium? Ungarn und viele andere Länder in Europa haben ihre Universitäten und Hochschulen größtenteils auf das zweistufige Bachelor-Master-System umgestellt. Durch diese Vereinheitlichung des Studiums können Studenten nicht nur leichter im Ausland studieren oder Auslandssemester absolvieren, sondern auch ihr Abschluss wird vergleichbar. Das BA-Studium dauert 6 Semester lang. Um ein MA-Diplom zu bekommen, muss man weitere 4 Semester studieren. Das ist praktisch, denn nach dem BA-Abschluss können sich Studenten überlegen, ob sie ihr Studium im MA fortsetzen wollen. Auf bestimmten Wissenschaftsgebieten wie Jura oder Medizin, aber auch im Lehramtsstudium, haben wir nach wie vor eine ungeteilte Ausbildung. 4. Erzählen Sie von der Universität bzw. Hochschule, an der Sie studieren möchten. Mit ihren über 20.000 Studierenden ist die Universität Szeged eine der größten Universitäten des Landes. Sie wurde 1872 gegründet und besteht zurzeit aus 12 Fakultäten, unter anderem der medizinischen, der pharmakologischen und der juristischen Fakultät. Das Motto der STE lautet, wo Wissen und Herausforderungen aufeinandertreffen. Da ich mich für Dolmetschen und Übersetzen interessiere, möchte ich an der Philologischen Fakultät Anglistik und Germanistik studieren. Die STE hat auch im Ausland einen guten Ruf. Deshalb bewerben sich immer mehr ausländische Studenten um einen Studienplatz in Szeged. Eine fremdsprachige Ausbildung läuft unter anderem in englischer und deutscher Sprache. 5. Welche Studiengänge sind in Ungarn besonders beliebt? Zu den beliebtesten Studiengängen in Ungarn gehören bei beiden Geschlechtern Jura, Medizin und Wirtschaftswissenschaften. Darüber hinaus belegen Jungs eher technische, Mädchen eher sprach- und kulturwissenschaftliche Studiengänge. Populär sind sie vor allem wegen guter Berufs- und Gehaltsaussichten. Die meisten Absolventen finden innerhalb kurzer Zeit nach ihrem Abschluss einen Job. Auch das Studium zum Informatiker ist spannend und vielfältig. Informatiker mit Studienabschluss sind gefragte Fachkräfte. Informatik ist immer noch eine Männerdomäne. Man lernt Software- und IT-Systeme entwickeln. Voraussetzungen des Studiums sind Mathematik und Informatikkenntnisse.